Amnestie heißt der griechischen Bedeutung was vergessen. Wie aber könnten die DDR-Bürger vergessen, dass die Staatssicherheit sie 4 Jahrzehnte ausspionierte, dass kaum einem Freund und Bekannten zu trauen war, weil er oder sie schließlich von der Stasi hätte sein können. Das Misstrauen der Menschen gegenüber solchen, von denen man weiß, dass sie der Staatssicherheit vor der Wende zugearbeitet haben, ist auch heute noch so groß, und das erlebt man bei Besuchen in der DDR, dass man denen von der Stasi lieber aus dem Weg geht, ihnen nicht alles und vor allem nichts Privates erzählt. Kein Wunder also, dass die ehemalige Staatssicherheit als ernste Bedrohung über der frischen Demokratie in der DDR schwebt und sich die Volkskammerabgeordneten mit der Vergangenheitsbewältigung schwer tun. Aus Ost-Berlin, Hartwig Heber. Entsprechend ihrem Beschluss vom Vortag hat die SPD-Fraktion die Überprüfung aller ihrer Mitglieder auf eine etwaige Verbindung zur DDR-Staatssicherheit eingeleitet. Um dem Verdacht der Erpressbarkeit zu begegnen, haben alle 88 Parlamentarier in einem gemeinsamen Brief an die Regierungsbeauftragten zur Auflösung des Sicherheitsamtes Akteneinsicht in die verfügbaren Unterlagen gefordert. Dazu wurden ein Fraktionsmitglied sowie ein Staatsanwalt als Vertrauensleute benannt. Ferner wurde um die Hinzuziehung eines Kirchenvertreters bei der Prüfung gebeten. Die Ergebnisse der Untersuchung, die zum schnellstmöglichen Termin gefordert wird, sollen unter Einhaltung des Personen- und Datenschutzes dem Fraktionsvorstand mitgeteilt werden. Zugleich haben die sozialdemokratischen Volkskammerabgeordneten die Aufrufe zu den für morgen angesetzten Demonstrationen zugunsten der Kontrolle der Parlamentsmitglieder ausdrücklich unterstützt. Demgegenüber hat die CDU-Fraktion inzwischen die abwartende Haltung der Parteiführung zu den Überprüfungen befürwortet. Die Unionsabgeordneten stellten sich hinter eine Erklärung des CDU-Präsidiums, wonach eine generelle Untersuchung aller Mitglieder der Volkskammer aus rechtsstaatlichen Gründen nicht zulässig sei und nur das Parlament selbst über die Behandlung des Problems entscheiden dürfe. Unabhängig davon gehen die Vorbereitungen für Verhandlungen über eine große Koalition in Ost-Berlin weiter voran. Die SPD benannte auf der Sitzung ihres Präsidiums eine Gesprächsgruppe, die unter der Leitung des geschäftsführenden Parteivorsitzenden Markus Meckel morgen Vormittag die ersten offiziellen Kontakte mit der CDU aufnehmen wird. Um die Hürde ihres Wahlkampfversprechens zu umschiffen, keinesfalls eine Koalition mit der DSU einzugehen, hatte die SPD-Fraktion einen Katalog von Sachpunkten beschlossen, der die unverzichtbare Grundlage für ein gemeinsames Regierungsprogramm bilden soll, darunter eine Bestätigung der Oder-Neiße-Grenze sowie Forderungen zur Wahrung der sozialen Rechte der DDR-Bürger für den deutsch-deutschen Vereinigungsprozess. Inzwischen hat der CDU-Vorsitzende und mögliche künftige DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière durchblicken lassen, dass er keine grundlegenden Hindernisse für eine Einigung auf das Sachprogramm sehe und die Bildung einer Koalitionsregierung mit der SPD binnen 2 Wochen für möglich erklärt. Allerdings hat sich angesichts dieser Entwicklung inzwischen auch die DSU mit weiteren Ansprüchen zu Wort gemeldet. Bei einem Treffen mit der Schwesterpartei CSU in Nürnberg unterstrich Parteichef Ebeling seinen Anspruch auf Regierungsbeteiligung und auf Berücksichtigung bei der Ressortverteilung. Die DSU verlangte 3 der 24 geplanten Ministerien, darunter die Innenbehörde, die de Maizière angeblich den Sozialdemokraten anbieten will. Außerdem reklamierte die DSU für sich das Amt des Staatspräsidenten oder die Besetzung des Volkskammervorsitzes. Dafür komme, so hieß es, der Parteichef Ebeling selbst in Frage. Damit scheinen die Karten für den Koalitionspoker auf allen Seiten gemischt zu sein. Ein schneller und reibungsloser Verlauf der Verhandlungen scheint nicht garantiert zu sein. Rupert Scholz und Peter Glotz im Streitgespräch. Der Groll, den weite Teile der Bevölkerung in der DDR gegen die alten Machthaber hegen, wurde noch einmal deutlich und kochte noch einmal hoch, als der Versuch gestartet wurde, das Ehepaar Honecker von einer Bleibe zu einer anderen, komfortableren, zu transportieren. Das Wort Humanität jedenfalls kam der aufgebrachten Menge angesichts 40-jähriger Unterdrückung durch die SED-Spitze nicht über die Lippen. So kann man sich die Reaktion auf die Meldung ausmalen, wonach den SED-Spitzenfunktionären von damals nun Straffreiheit winkt. Ulrich Leithold berichtet. Gegen einige Mitglieder der früheren SED-Führung wird es aller Voraussicht nach keine Gerichtsverfahren geben. Der Gesundheitszustand der Altherrenriege des ehemaligen Politbüros der Staatspartei lässt in zahlreichen Fällen bereits jetzt keine Haft der Beschuldigten mehr zu. Zumindest in 2 Fällen wird es nun wohl auch nicht zu Strafprozessen kommen. Diese Auffassung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts der DDR Lothar Reuter bestätigte dessen Sprecher Dieter Plath dem ARD-Studio Ost-Berlin. Bei einem Beschuldigten wie Erich Mielke mit 82 Jahren, bei dem die Ärzte beispielsweise totale Arteriosklerose aller Organe bestätigen, da besteht durchaus die Möglichkeit, dass es nicht mehr zu einer Verhandlungsfähigkeit kommt. Und das Stadtgericht Berlin, bei dem der Generalstaatsanwalt Anklage gegen Harry Tusch also auch einem früheren Politbüromitglied erhoben hat, stand ebenfalls schon die Frage der Verhandlungsfähigkeit in dem Rückgabebeschluss an die Staatsanwaltschaft. Gesichert sind nach derzeitigem Stand lediglich die Prozesse gegen den früheren Wirtschaftssekretär beim Zentralkomitee der SED, Politbüromitglied Günter Mittag, ferner gegen die diesem Gremium ebenfalls angehörenden Günter Kleiber und Werner Krolikowski. Der beinamputierte und schwer zuckerkranke Mittag befindet sich aber auch in einem so ernsten Zustand, dass ein Anwalt Haftverschonung beantragt hat. Die Zeiten, in denen mehr als die Hälfte des ehemaligen Politbüros inhaftiert war, sind ohnehin längst vorbei. Doch wird zunächst auch gegen die Beschuldigten auf freiem Fuß weiterermittelt. Dazu gehören unter anderem der frühere Staats- und Parteichef Erich Honecker, Ex-Ministerpräsident Willi Stoph und der frühere Volkskammerpräsident Horst Sindermann. Mit vorzeitigen Verfahrenseinstellungen ist aber durchaus zu rechnen, der Sprecher der Anklagebehörde Dieter Plath. Es könnte durchaus sein, dass bei ständiger Vernehmungs- und natürlich dann letztendlich bei Verhandlungsunfähigkeit es weder zu einem ordnungsgemäßen Abschluss noch zu einer Verhandlung mit einem ordnungsgemäßen Urteil kommt. Aber über diese Dinge kann man, glaube ich, erst urteilen und entscheiden, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, auch möglicherweise ohne weitere Vernehmung. Herr Honecker ist ja beispielsweise bislang nur einmal vernommen worden. Und wenn die Ärzte, besser gesagt ein Ärztekonsilium, ein Ärztegremium, ein Rat von Ärzten, die Verhandlungsunfähigkeit bestätigt hat. Tatsache ist bereits jetzt, dass einige Anklagevorwürfe schon bis zu diesem Zeitpunkt zurückgenommen werden mussten. So erst vorgestern die Beschuldigungen wegen Hochverrat gegen Honecker, Mittag, Mielke und Politbüromitglied Herrmann. Letzterer konnte als freier Mann die Haftanstalt verlassen. Anklagen wurden bislang wegen noch nicht abgeschlossener Ermittlungen immer wieder verschoben und liegen bisher erst für den früheren Gewerkschaftsführer Harry Tisch sowie den ehemaligen CDU-Vorsitzenden Gerald Götting vor. Das zuständige Gericht hat diese allerdings als unzureichend zurückgewiesen. Ob und wann es nun überhaupt zu Prozessen gegen 30 früher führende SED-Funktionäre kommen wird, steht heute mehr denn je in Frage. Quer durch die Bonner Parteienlandschaft herrscht Uneinigkeit über die Ausgestaltung der deutsch-deutschen Währungsunion. Umstellung aller Bezugsgrößen 1:1, sagen die einen, Aussparung bestimmter Sparkonten zum Beispiel, fordern die anderen. Über Jahre schon bemüht sich der U-Boot-Untersuchungsausschuss in Bonn um Aufklärung darüber, ob und wie die Howaldtswerke Deutsche Werft AG, HDW, und das Ingenieurkontor Lübeck widerrechtlich verwertbare Konstruktionspläne an Südafrika lieferte. Die Affäre scheint nun eine neue Dimension durch Geheimakten der Kieler Staatsanwaltschaft zu erhalten, wonach das U-Boot-Geschäft illegal fortgeführt wurde und dies auch noch mit Bonner Rückendeckung. Jens-Peter Marquardt hat recherchiert. Es gibt eine ganze Menge neuer Hinweise, die diesen Ausschuss, der ja in letzter Zeit ziemlich tot war, wieder spannend machen. Es geht darum, ob die Howaldtswerke Deutsche Werft AG in Kiel und andere deutsche Unternehmen bei einem U-Boot-Geschäft mit Südafrika gegen deutsches und internationales Recht verstoßen haben und ob Mitglieder der Bundesregierung der Werft dabei geholfen haben. Die Kieler Staatsanwaltschaft ist jetzt bei Hausdurchsuchungen unter anderem beim früheren HDW-Chef Klaus Ahlers fündig geworden und über diese Funde sollte nun heute der leitende Oberstaatsanwalt Raab Straube vor dem Bundestagsausschuss aussagen. Doch bevor er das konnte, kam es zu einer handfesten Überraschung. Im Intercity von Kiel nach Bonn erfuhr der Staatsanwalt, zur Sache darf er hier in Bonn nichts sagen. Das Kieler Landgericht hatte heute mit einem Eilbeschluss entschieden, die bei den Managern beschlagnahmten Akten müssen erst einmal deren Verteidigern gezeigt werden. Lothar Raab Straube deshalb vor der Sitzung. Ich werde sehr wenig sagen können. Wenn Ihnen der Beschluss bekannt ist, dann wissen Sie ja, dass wir die Staatsanwaltschaft an die Kette gelegt worden ist, um es mal etwas volkstümlich auszudrücken, und dass ich nur sehr wenig sagen kann. Das Problem nur, die Abgeordneten hatten die Akten bereits gelesen. Jetzt müssen sie erst einmal wieder zurückgeben und dürfen das, was sie wissen, höchstens in allgemeiner Form der Öffentlichkeit preisgeben. Der Ausschussvorsitzende Horst Eilmann, CDU, war immerhin zu dieser Wertung bereit. Was wir dort gelesen haben, ist von ganz erheblicher Bedeutung, das lässt sich gar nicht leugnen. Und wenn sich die Verdachtsmomente zu Lasten der Firmen erhärten, ist das ein sehr schwerwiegender Vorgang. Nach Eilmanns Aussage konzentrieren sich die neuen Erkenntnisse der Staatsanwälte aber nur auf Verfehlungen der Firmen und nicht der Bundesregierung. Ganz anders als der Ausschussvorsitzende sieht das der Obmann der SPD im U-Boot-Ausschuss, Norbert Gansel, der sich dazu heute Abend im ersten deutschen Fernsehen wie folgt äußerte. Die Bundesregierung ist deshalb belastet, weil die Firmen schon im Oktober 1983 an den damaligen Bundesfinanzminister Stoltenberg einen Brief geschrieben haben, in dem es heißt, Es ist beabsichtigt, die Pläne der zurzeit für Indien gebauten U-Boote an Südafrika zu verkaufen und sie sollten als Mikrofilm im Diplomatengepäck über die Grenze gebracht werden. Ich habe das einmal als Sprachgebrauch der Mafia bezeichnet und es ist unerklärlich, warum die Bundesregierung daraufhin nichts unternommen hat, um das Geschäft zu verhindern. Wir werden den Rücktritt von Herrn Stoltenberg rechtzeitig fordern, bevor Herr Kohl ihn fallen lässt, denn das wird der Bundeskanzler machen müssen, sonst gerät er selbst in den Strudel der Affäre. Die Diktatur des Proletariats kommt nicht mehr vor. Im neuen Statut der KPdSU und auch das Wort Kommunismus muss man regelrecht suchen. Dafür wird die Partei nun auf einen menschlichen und demokratischen Sozialismus verpflichtet. Nach innerparteilichen Debatten hat das Parteiorgan Pravda, dessen Chefredakteur übrigens weiter vom Zentralkomitee und nicht, wie viele gefordert hatten, vom Parteitag gewählt wird, heute also hatte die Pravda den vollen Text der neuen Statuten abgedruckt, der vom 28. Parteitag diskutiert und angenommen werden soll. Wie schon aus der Verfassung ist auch aus den Parteistatuten die sogenannte führende Rolle der Partei verschwunden. Sie, die Partei also, kämpft nun im Rahmen der Verfassung um die politische Führerschaft in der Gesellschaft. Diese politische Auseinandersetzung spielt sich in Wahlkampagnen ab, in denen die Kommunistische Partei nun keine Vorrechte mehr genießen soll. Innerhalb der Partei werden demokratische Spielregeln eingeführt. So sollen nun alle Wahlen von unten nach oben aus den Grundorganisationen heraus vollzogen werden. Gewählte Funktionäre müssen sich vor diesen Grundorganisationen regelmäßig rechtfertigen. Es sind nur zwei je fünfjährige Wahlperioden zulässig. Das gilt auch für den Parteivorsitzenden. Der wird künftig nicht mehr den Titel Generalsekretär führen, sondern als schlichter Vorsitzender eine nicht genannte Anzahl von Stellvertretern haben. Das Politbüro in der gegenwärtigen Form wird abgeschafft. Das Zentralkomitee wählt zwar noch ein Präsidium, dem aber gehören die meisten Mitglieder, vor allem die Parteichefs der Republiken, qua Amt an. Das Sekretariat, also der Apparat des Zentralkomitees und heute mächtigstes Organ der Partei, wird zur Koordinierungskonferenz der Vorsitzenden einzelner ZK-Kommissionen. Inhaber von Parteiämtern sollen nicht gleichzeitig Positionen im Staat und in der Wirtschaft einnehmen. Auch an die wirtschaftliche Zukunft der immerhin 18 Millionen Mitglieder zählenden, bisher allmächtigen Organisation ist gedacht worden. Sie wird künftig ihr Budget publizieren, dafür aber offiziell das Recht zur wirtschaftlichen Tätigkeit auf eigene Rechnung erhalten. Damit ist die seit 72 Jahren in der Sowjetunion praktisch allmächtige Monopolpartei auf dem Wege in ein Mehrparteiensystem, in dem sie es schwer haben wird, in immer demokratischer werdenden Wahlen an der Macht zu bleiben. Moskau am späten Vormittag des 13. März. Seit 10 Uhr debattiert der außerordentliche Kongress der Volksdeputierten über die Einführung des Amtes eines Präsidenten der UdSSR. Nacheinander sprechen Deputierte aus Turkmenien, der Russischen Föderation, Lettland und Kirgisien. Dann erteilt Sitzungspräsident Michail Gorbatschow dem Deputierten Antanaitis, der dem Ausschuss für Umweltfragen und rationelle Nutzung der Bodenschätze des obersten Sowjets angehört, das Wort. Doch nicht über Umweltfragen will der Litauer reden. Er ist beauftragt, dem Volksdeputiertenkongress namens der Republik Litauen Folgendes mitzuteilen. Die litauische Delegation hat im obersten Sowjet mehrfach Verhandlungen zwischen der UdSSR und Litauen über die Wiederherstellung der Staatlichkeit Litauens vorgeschlagen. Uns hingegen schlägt man vor, einen Mechanismus über den Austritt der Republik aus der Sowjetunion zu erörtern. Die Annahme eines solchen Mechanismus ist für uns nicht akzeptabel, weil Litauen gewaltsam durch die Willkür Stalins der Sowjetunion einverleibt wurde. Es ist uns unangenehm, dass wir im Namen der Korrektur stalinscher Willkür dem von uns hochverehrten Michail Sergejewitsch und den anderen hier versammelten netten Menschen die Stimmung verderben müssen. Aber einen anderen Weg haben wir nicht, verstehen Sie? Dann zitiert der Abgeordnete Antanaitis aus einem Dokument, das der oberste Sowjet in Vilnius zwei Tage zuvor, am 11. März 1990, wenige Minuten nach 17 Uhr, einstimmig angenommen hatte. Indem er den Willen des Volkes zum Ausdruck bringt, verfügt und verkündet der oberste Sowjet der Republik Litauen feierlich, dass die souveränen Rechte des litauischen Staates, die ihm 1940 von einer fremden Macht genommen wurden, wiederhergestellt sind und dass Litauen ab heute wieder ein unabhängiger Staat ist. Der Kongress nimmt die Rede des Litauers mit ungläubigem Staunen, aber nicht unfreundlich auf. Antanaitis schließt mit der Bitte, die Volksdeputierten möchten dazu beitragen, dass zweiseitige Verhandlungen über die Wiederherstellung der Staatlichkeit Litauens aufgenommen werden. Die Tatsache, dass selbst die sogenannte aggressive Mehrheit des Volksdeputiertenkongresses Antanaitis ruhig zuhörte, ist umso erstaunlicher, als Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow, der natürlich schon wusste, was in Litauen geschehen war, gleich zu Beginn der Sitzung bündig festgestellt hatte. Also ich denke, dass das alles rechtswidrige und ungerechtfertigte Beschlüsse sind. Ich will jetzt nichts Endgültiges sagen. Wir haben ja auch den obersten Sowjet und die Regierung beauftragt, sich damit zu befassen. Diese Arbeit ist schon im Gange. Ich denke, wir müssen diese Arbeit in mehrere Etappen aufteilen. Schon in der ersten Etappe müssen wir juristisch und politisch das bewerten, was geschehen ist. Die Bewertung lag 3 Tage später vor. Der Volksdeputiertenkongress erklärte die litauische Unabhängigkeitserklärung für ungültig und beauftragte Michail Gorbatschow, den neuen Präsidenten der UdSSR, mit der Wahrung der sowjetischen Interessen auf litauischem Territorium. Wo liegt das Problem? Die sowjetische Führung betrachtet Litauen, wie auch die beiden anderen baltischen Staaten, Estland und Lettland, die seit 1940 Sowjetrepubliken sind, als Teil der Sowjetunion, weil in ihrer Sicht die neu gewählten Parlamente jener Länder damals im Sommer 1940 die Sowjetmacht ausgerufen und um Aufnahme in die UdSSR gebeten hätten. Die Balten argumentieren, ihre Länder seien infolge des Hitler-Stalin-Paktes und seines geheimen Zusatzprotokolls vom 23. August 1939 im Juni 1940 militärisch besetzt worden. Die Wahlen seien Scheinwahlen gewesen, die Ergebnisse gefälscht worden. Der angeblich freiwillige Beitritt Estlands, Lettlands und Litauens zur Sowjetunion sei also brutale Annexion gewesen. Mit anderen Worten, die baltischen Staaten halten sich für sowjetisch besetzte Staaten, die völkerrechtlich nie aufgehört haben zu existieren und deshalb gar nicht zur Sowjetunion gehören. Folglich geht es den Balten nicht um den Austritt aus der UdSSR, sondern um die Wiederherstellung ihrer Republiken. Professor Endel Lippmar, ein bekannter estnischer Physiker, der Estland auch im obersten Sowjet in Moskau vertritt, antwortete letzte Woche in Tallinn auf die Frage, ob das bedächtigere Estland einen anderen Weg geht als das stürmische Litauen. Nein, nein, das tun wir nicht. Wir haben etwas andere Arbeitsweise. Im Litauen, sagen wir, geht es etwas anders, obwohl wir genau dasselbe tun. Was wir bestimmt nicht tun wünschen, in Estland und ich hoffe auch nicht in Litauen, dann ist aus der Sowjetunion auszutreten. Was wir sagen ist, wir waren eigentlich nicht drin. Und heraustreten werden wir nicht, weil falls wir das tun würden, dann legalisieren wir dadurch auch Sowjet-Litauen und Sowjet-Estland. Aber das würden wir nicht tun. Und deshalb sind unsere Wege ziemlich kompliziert und in Litauen auch. Die Unterschiede in der Betrachtungsweise liegen auf der Hand. Die baltischen Staaten fordern den Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen und damit das Ende der Annexion. Die Sowjetunion, deren Verfassung in Artikel 78 jeder Teilrepublik das Recht auf Austritt garantiert, hat sich im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen im Baltikum dazu durchgerungen, den Artikel 78 gesetzlich auszugestalten. Vorigen Mittwoch hat die Unionskammer des Obersten Sowjets in erster Lesung ein Gesetz gebilligt, das den Austritt aus der UdSSR nur nach einem Referendum und einer 5-jährigen Übergangsfrist vorsieht. Die Litauer sind mit ihrer Unabhängigkeitserklärung nicht nur dem Präsidentengesetz, sondern auch diesem Gesetz, das ihrer Ansicht nach auf sie und ihre Nachbarn, die Esten und Letten, gar nicht zutrifft, zuvorgekommen. Aus ihrer Sicht ist die baltische Frage nämlich kein innersowjetisches Problem, sondern ein internationales Problem, wie der estnische Schriftsteller Lennart Meri erläutert. Das ist eigentlich das letzte Problem des Zweiten Weltkrieges, das man lösen muss. Und wir müssten eigentlich heute nicht hier in Tallinn sitzen, sondern irgendwo in Berlin oder Bonn oder weiß Gott wo. Denn die Formel 2 plus 4 ist für uns absolut unannehmbar. Es müsste eine Formel 2 plus 4 plus 3 sein. Denn sehen Sie, der Hitler-Stalin-Pakt besteht auch heute noch. Denn mit der Unterschrift von Ribbentrops und von Molotow wurde ja Europa in zwei Teilen geteilt. Und diese Teilung besteht im Falle der baltischen Staaten auch heute. Die sowjetische Führung aber weigert sich, einen Zusammenhang zwischen dem Hitler-Stalin-Pakt und der Sowjetisierung der baltischen Staaten zu sehen und beharrt auf ihrer Souveränität über Estland, Lettland und Litauen. Deshalb ist die Unabhängigkeitserklärung Litauens für Moskau eine unerhörte Provokation, die sich die Supermacht nicht ohne weiteres gefallen lassen kann. Und sie hat die Macht. Auf der anderen Seite beharren die Litauer mit der größten Selbstverständlichkeit auf ihrem Recht. Sie haben die Moral auf ihrer Seite. Zwei Tage nach der Unabhängigkeitserklärung, offenbar zu einem Zeitpunkt, als Moskau sich noch nicht darüber im Klaren war, wie es reagieren sollte, konnte der neue litauische Präsident Vytautas Landsbergis, ein Musikologe, in der sowjetischen Tagesschau Vremya eine Erklärung abgeben, die viele russische Zuschauer schockiert haben muss, weil sie wie die Erklärung eines ausländischen Staatsoberhaupts klang, was sie sicher auch sollte. Wir streben die Verwirklichung der Unabhängigkeit mit Hilfe friedlicher parlamentarischer Mittel und auf dem Wege internationaler Verhandlungen an. Wir sind überzeugt, dass wir die Interessen nicht eines einzigen Volkes schmälern. Jeder Nationalität in Litauen werden die gleichen Rechte bei der Realisierung ihrer nationalen und kulturellen Bedürfnisse garantiert. Der oberste Sowjet der Republik Litauen wendet sich an die Völker der Sowjetunion mit der Bitte, unsere Ziele zu verstehen und unsere Bestrebungen zu unterstützen. Das war der erste und bisher letzte Auftritt des litauischen Präsidenten im sowjetischen Fernsehen. Drei Tage später, Michail Gorbatschow war gerade 24 Stunden Präsident der UdSSR mit außerordentlichen Vollmachten, begann der Nervenkrieg zwischen Vilnius und Moskau, dessen Ausgang bis heute offen ist. Wie ist die Stimmung in Litauen, fragte ich letzte Woche nicht nur den Komponisten Julius Jusiljonas, Führungsmitglied bei der Unabhängigkeitsbewegung Sajudis. Jusiljonas lachte. Wir sind gesund und munter, wie die Kosmonauten immer sagen. Wir können nicht mehr zurück. Wir haben keinen anderen Weg. Wir können nur weiter vorwärts gehen. Hinter der Aussage steht bis heute ganz Litauen. Wir können nicht zurück. Aber wie kann das kleine, auf sich allein gestellte Litauen mit der großen Sowjetunion fertig werden, zumal die offensichtlich erhoffte internationale Hilfe ausgeblieben ist? Dazu sagt Rimvydas Valatka, Journalist und Abgeordneter des obersten Sowjets in Vilnius. Wenn man vor dem Bären sitzt und Krach macht, dann wird er unbedingt reagieren. Aber wenn man ruhig vor ihm sitzt und ihm in die Augen schaut, wird auch er ruhig sitzen bleiben und einfach zurückschauen. Das ist die Psychologie des politischen Kampfes, der hier angewendet wird. Knapp drei Stunden dauerte das erste sachlich, kameradschaftlich und offene verlaufende Informationsgespräch zwischen CDU und SPD über die Bildung einer Regierungskoalition. Grundlage der Begegnung waren die von der SPD-Fraktion formulierten unverzichtbaren Grundpositionen. Grenzgarantie gegenüber Polen, keine NATO-Integration der DDR, soziale Sicherheit bei der Deutschen Vereinigung und Enteignung des SED-Vermögens. In wesentlichen Punkten, so Markus Meckel, der amtierende SPD-Vorsitzende, habe man Übereinstimmung erzielt. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es dazu: Im Mittelpunkt der Gespräche standen keine Personalfragen. Es ging um Sachinhalte. In den meisten Grundsatzpositionen bestand Übereinstimmung. Offen gebliebene Fragen sind weiterhin verhandlungsfähig. Die Gespräche sollen so bald wie möglich fortgesetzt werden. Die Frage, ob die Informationsgespräche in Koalitionsverhandlungen einmünden können, soll dahin gelöst werden, dass sie an die Leitungsgremien gehen. Das müssen die Leitungsgremien der Parteien entscheiden. Aus Zeitgründen seien einige Fragen offen geblieben, ergänzte de Maizière, der eine Regierungsbildung in zwei Wochen jetzt als wünschenswert und möglich bezeichnete. Ob aber auch als wahrscheinlich, ließ er offen. Wenn Christ und Sozialdemokraten in der Sache weitgehend einig sind, so steht vor der Bildung einer großen Koalition allerdings nach wie vor ein Problem, das sie selber möglicherweise alleine gar nicht zu lösen vermögen, die Beteiligung der DSU an einer solchen Koalition. Wir stehen im Wort, erklärte der CDU-Vorsitzende zu seinem Partner in der konservativen Allianz, doch sah er dabei nach Meinung aller Beobachter wenig glücklich aus. Mit großem Erstaunen jedenfalls nahm man im Hause der CDU die Personalforderungen des Allianzpartners DSU auf. 4 Ministerposten und der Staats- oder Parlamentspräsident. Nicht alle Blütenträume reifen, meinte de Maizière zu diesen Vorstellungen, die DSU-Generalsekretär Peter Michael Distel unterdessen nochmals bekräftigte mit der These, sie, die Deutsche Soziale Union, habe den Erfolg der CDU erst organisiert. Über uns, sagte Distel in einem Zeitungsinterview wörtlich, hat die ehemals stalinistische CDU die Jungfräulichkeit erhalten, um in der Wahl überhaupt antreten zu können. In der Frage der DSU bleibt die SPD bei ihrer, wie Markus Meckel sagte, deutlich gegensätzlichen Position. Schwierig aber wird für beide Seiten die Situation für den sich abzeichnenden Fall, dass die potenziellen Koalitionspartner sich auf ein Regierungsprogramm verständigen könnten, ohne aber das DSU-Problem bis dahin gelöst zu haben, weil beide sich an ihr Wort gebunden fühlen. Dazu Markus Meckel. Ich denke, dass genau das ein wesentlicher und sehr schwieriger Punkt sein kann, dass wenn gemeinsame Positionen da sind, aber in dieser zentralen Frage, und das ist für uns wie bekannt eine zentrale Frage, unterschiedliche Positionen da sind, dass dies sehr schwierig wird. Zu den Punkten, über die zwischen SPD und CDU bereits gesprochen wurde, gehört die Überprüfung der Volkskammerabgeordneten auf eine mögliche frühere Staatssicherheitstätigkeit. Ob und wie dies geschehen soll, darüber sollen die Abgeordneten auf ihrer ersten Sitzung selber entscheiden. Dies aber genügt den Zehntausenden nicht, die nach 17 Uhr vom Alexanderplatz zum Palast der Republik in Ostberlin zogen, in dem die Volkskammer tagt. Sie wollen, so schrieben sie auf ihre Transparente, keine Stasi-Volkskammer. Wir lassen nicht locker, heißt es beim neuen Forum, das zu dieser Demonstration aufrief. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem der Stasi kroch, warnt ein anderes Transparent. Demokratie statt Stasikratie, hieß es, und man verbittet sich Amnestieratschläge aus Bonn. Wir sind das Volk, heißt es wieder trotzig, wie einst im Herbst. Stasi haben wir nicht gewählt! Stasi haben wir nicht gewählt! Stasi haben wir nicht... Ingrid Köppe vom Neuen Forum eröffnete die Kundgebung mit den Worten: Um in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, wir wollen keine Stasi-Fraktion in der Volkskammer. Und Werner Schulz, Volkskammerabgeordneter des Neuen Forums, erklärte: Die Glaubwürdigkeit und die moralische Integrität dieser neu gewählten Volkskammer, ohne dass die Anschuldigungen, die in der Öffentlichkeit jetzt erhoben werden, sauber geklärt werden, wird dieses Parlament keine Autorität im Volk besitzen. Und mit diesen Impressionen zurück nach Köln. Ja, ein Live-Bericht aus Ost-Berlin. Wir bleiben beim Thema und wechseln nach Leipzig, einem unter anderem Schauplätzen der Demonstrationen im Süden der DDR. Hartwig Heber berichtet. Lieber Wanzen im Bett als die Stasi in der Regierung. Unter diesem Motto sind in mehreren Städten der DDR, darunter Ost-Berlin, Gera, Erfurt und Leipzig, die Menschen zu Protestdemonstrationen zusammengekommen. Der Verdacht unter den frisch gewählten Abgeordneten zur Volkskammer, könnte sich eine Reihe von Mitarbeitern der ehemaligen Staatssicherheit befinden, soll noch einmal zum Zeichen für den eigentlichen Volkswillen genutzt werden. Für eine saubere Regierung gehen wir noch einmal auf die Straße, so hieß es etwa in Leipzig, wo im Herbst mit Massendemonstrationen die politische Wende eingeleitet worden war. Aber auch in der Heldenstadt, wie der inoffizielle Beiname für Leipzig seitdem heißt, ist inzwischen Ernüchterung eingekehrt. Noch knapp 20 Mann sind es, die im örtlichen Bürgerkomitee zur Auflösung der Staatssicherheit arbeiten. Täglich werden es weniger, so wird berichtet, und auch in der Bevölkerung beginnt sich die Stimmung gegen die Kontrolleure zu wenden. Man ist der Aufarbeitung der Vergangenheit ein wenig müde geworden, so schildern die Leute vom Bürgerkomitee die Reaktionen der Menschen. Zum Teil ist aber auch Enttäuschung eingekehrt, weil die ganze Arbeit möglicherweise doch umsonst war. Carsten Junkhans vom Komitee schildert die Erfahrungen. Wir haben dem Militärstaatsanwalt zugearbeitet und er hat mehrere Ermittlungsverfahren bis zum Abschluss gebracht. Und Verfahren werden da im Moment nicht eingeleitet. Wir haben Aktenmaterial gesichert. Das beläuft sich auf ca. 250 LKW-Ladungen, die wir noch gesichert haben, aus denen einige Strafsachen auch hervorgehen könnten. Und jetzt wird schon über eine Generalamnestie nachgedacht. Damit ist natürlich die Sicherung dieses Aktenmaterials für eine spätere Aufarbeitung eigentlich unsinnig geworden. Den Verdacht, dass auch unter den Volkskammermitgliedern des Leipziger Bezirks alte Stasi-Mitarbeiter sein könnten, hält das Bürgerkomitee für berechtigt, auch wenn es dazu keine eigenen Erkenntnisse hat, weil man sich zu Nachforschungen nicht für befugt hielt. Aber die Durchdringung politischer Parteien und oppositioneller Gruppen mit informellen Mitarbeitern sei gerade ein wesentlicher Arbeitsbereich der Staatssicherheit gewesen, so wird argumentiert. Und so hält man auch in Leipzig die Überprüfung der Abgeordneten für wichtig und auch machbar. Eine grobe Überprüfung erstmal, ob der Verdacht auf eine Mitarbeit bei der Staatssicherheit überhaupt gegeben ist, bei den Leipziger Volkskammerabgeordneten wäre unseres Wissens nach innerhalb von 2 bis 3 Stunden zu absolvieren, indem man nur durch 2 Karteien gehen braucht. An der ersten Kartei würde der Name festgestellt und eine Nummer. Mit dieser Nummer würde man in eine 2. Kartei gehen und dort würde man schon feststellen, ob dieser Mann inoffizieller Mitarbeiter des Hauses war oder ob über ihn eine Akte angelegt wurde. Anliegen, Nachdruck zu verleihen, wird auch in Leipzig demonstriert. Allerdings ist man über das Echo in der Bevölkerung noch sehr ungewiss. Es sei doch bestürzend, wie schnell die Menschen in der Stadt das Leid der vergangenen 40 Jahre vergessen hätten. So lautete am Nachmittag kurz vor Beginn der Kundgebung die Einschätzung. Zum politischen Geschehen in Bonn. Ist heute mit der gescheiterten Wahl des Kandidaten der Koalition Alfred Biele, CSU, zum Wehrbeauftragten des Bundestages auch ein Amt beschädigt worden? Tatsache jedenfalls ist, dass die mangelnde Unterstützung Bieles im eigenen Lager nur die Verlängerung des vorangegangenen Koalitionsstreits über die Weißkirch-Nachfolge bringt. Ein Beitrag von Peter Heinemann. Dieser Eklat, dieser sensationelle Wahldurchfall ist mehr als ein persönlicher Denkzettel für den CSU-Politiker und Verteidigungsausschussvorsitzenden Alfred Biele. Denn dieser hatte sich in der höchst unerfreulichen und unappetitlichen Werner-Kiesling-Affäre trotz aller Koalitionsdisziplin ein gewisses Maß an Unabhängigkeit bewahrt und sich dadurch für das Amt des Wehrbeauftragten empfohlen. Übel genommen wurde Biele hingegen, dass er in den letzten Wochen den eigenen Parteifreund und Mitbewerber Fritz Wittmann aus dem Kandidatenrennen um das Wehrbeauftragtenamt gedrängt hatte. Dieser Eklat muss wohl als politische Schlappe für Kanzler Kohl und als schallende Ohrfeige für den FDP-Chef Graf Lambsdorff gewertet werden. Hatten doch beide hinter den Kulissen ausgehandelt, wer Wehrbeauftragter, der bisherige Willi Weißkirch, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, und wer in Kompensation dafür den Posten des Generalbundesanwaltes, der amtierende Kurt Rebmann, scheidet im Mai aus, übernehmen solle. Zuvor hatte jedoch der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel zu seiner Überraschung aus dem Munde von Kanzler Kohl anlässlich eines Gespräches gehört, dass Kohl nichts dagegen habe, wenn der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und gelernte Staatsanwalt Wilfried Penner das Amt des Generalbundesanwalts übernehmen würde und die Freien Demokraten, die sich beim Wehrbeauftragten nach Karl Wilhelm Berghahn SPD und Willi Weißkirch CDU nun wieder an der Reihe wähnten, den 7. Wehrbeauftragten nach Errichtung dieses Amtes stellen würden. Uwe Ronneburger FDP trat die Kandidatenkür so lange an, bis FDP-Chef Graf Lambsdorff von Wilfried Penner als möglichen Generalbundesanwalt Wind bekam, jenes Mannes, der dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in der Lambsdorff-Parteispenden-Flick-Affäre vorsaß und schließlich wurde Lambsdorff von einem Bonner Gericht rechtmäßig verurteilt. Der persönlich gekränkte und politisch gedemütigte FDP-Chef soll nun beim Kanzler mit Erfolg gegen Penner interveniert haben. Lambsdorff brachte nun seinen Mann, den früheren Berliner Justizstaatssekretär Alexander von Stahl, ins Spiel, setzte ihn als künftigen Generalbundesanwalt durch. Uwe Ronneburger FDP zog nun seine Kandidatur zum Wehrbeauftragten zurück. Für Alfred Biele wurde nun noch eigens die Lex Biele geschaffen, weil er nur 10 Monate bei der Wehrmacht diente. Nach dem Gesetz über den Wehrbeauftragten aber waren bis dahin 1 Jahr notwendig. Dieses Erfordernis wurde aus dem Gesetz gestrichen. Der Weg zur Wahl heute schien politisch planiert. Doch die stellvertretende Bundestagspräsidentin Annemarie Renger gab dann folgendes Ergebnis bekannt. Von den gültigen Stimmen entfielen auf den Abgeordneten Biele 249 Stimmen, auf den Abgeordneten Jungmann 199 Stimmen. Meine Damen und Herren, gemäß § 13 des Gesetzes über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages wäre derjenige gewählt gewesen, der die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erhielte. Die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, einschließlich der Mitglieder des Landes Berlin, beträgt mindestens 260 Stimmen. Damit hat hier keine der vorgeschlagenen Abgeordneten die ausreichende Mehrheit enthalten. Die Parlamentarier spielten heute ganz offenkundig nicht mit, wollten sich nicht wieder als Kungelbrüder und Erfüllungsgehilfen missbrauchen lassen. Der sichtlich getroffene Alfred Biele bat um Bedenkzeit, dass er nochmals antritt, erscheint fraglich. In 4 Wochen könnte wieder neu gewählt werden. Verschärfter psychologischer Druck, auch mit den Mitteln der Desinformation, fehlen Grundlagen für Gerüchte und Parolen, die in Moskau kursieren, über die Möglichkeit nämlich einer Regierungsübernahme durch die Union in Vilnius, über Schießereien heute in der Nähe der litauischen Hauptstadt. Aus Moskau, Eduard Neumeier. Nachrichten, die gegenwärtig über Litauen verbreitet werden, sind mit äußerster Vorsicht zu genießen. Im Nervenkrieg zwischen der sowjetischen Zentralmacht und der Republik, die nach ihrer staatlichen Souveränität strebt, setzt die sowjetische Propagandamaschine gegenwärtig ihre ganze massive Kraft und Überlegenheit ein, auch wenn das, was sie ausspuckt, die Sowjetunion und die Sowjetbürger zu armen, bedauernswerten Opfern einer litauischen Arroganz macht. Man muss dies vorausschicken, um 2 heutige Informationen zu Litauen richtig einordnen zu können. Die erste Nachricht betrifft eine Schießerei, von der man allerdings nicht weiß, ob es sie überhaupt gegeben hat. In einem kleinen Städtchen namens Varena bei Vilnius soll aus 2 Autos auf ein Gebäude geschossen worden sein, in dem militärische Güter lagern. Die Miliz hat angeblich auch 2 Autos angehalten, aus denen heraus geschossen worden sein soll, aber sie hat keine Waffen gefunden. Am angeblich beschossenen Gebäude hat man wiederum keinerlei Einschüsse feststellen können. Diese mysteriöse Meldung, die noch dadurch seltsamer anmutet, dass sie vom litauischen Rat der Republik verbreitet wird, ist nachgerade geeignet, die Behauptungen aus sowjetischen Quellen zu bestätigen, dass die Situation angespannt sei. Vor allem die Moskau treu ergebene Kommunistische Partei Litauens haut in diese Kerbe. Ihr Sekretär Vadislav Schwed hat heute in einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS behauptet, Litauen sei unregierbar und es könne erforderlich werden, dass Gorbatschow, also Moskau, die Regierung zeitweilig übernehmen müsste. Dies wäre nichts anderes als die Verhängung eines Ausnahmezustandes, was nach dem neuen Präsidentengesetz möglich ist, allerdings nur mit Zustimmung des Sowjets der Republik. Überhaupt erlaubt das Gesetz sehr viel. Praktisch alles ist gesetzlich geregelt. Ob es dann auch rechtsstaatlichen Ansprüchen genügt, steht auf einem anderen Blatt. Schwed beklagte sich in Übereinstimmung mit einer Äußerung des Sprechers eines Komitees der Sowjetbürger, Vjatcheslav Dobyschin, dass unter den nicht-litauischen Bürgern Beunruhigung über ihre Zukunft bestehe. Schwed bemängelte angebliche autoritäre Entscheidungen der litauischen Führung, deren jüngste Entscheidungen einen dazu verleiten könnten, an die Möglichkeit einer Diktatur zu denken. Wiederum Dobyschin behauptete, den nicht-litauischen Bürgern würden ihre Rechte, Garantien und der soziale Schutz verweigert. Diese 2 Aussagen sind fast wie ein Leitmotiv der Artikel, die heute fast alle sowjetischen Zeitungen über Litauen veröffentlichen. Inzwischen sind gegen Litauen praktisch alle Vorwürfe erhoben worden, die einen Moskauer Zugriff auf die Macht in Litauen rechtfertigen könnten. Antisozialismus, Antisowjetismus, Verletzung der Unionsverfassung, Verstöße gegen das Recht, Gefahr bewaffneter Übergriffe, ausländische Einmischung, Bedrohung für das Leben Andersdenkender, die Einrichtung einer Diktatur. So hart knüppelte es 1980, als in Polen die Solidarność entstand, nicht einmal auf Polen, auch nur. Die amerikanische Regierung lehnt gegenwärtig einen direkten Kontakt zwischen Präsident Bush und dem sowjetischen Staatschef Gorbatschow wegen der Lage in Litauen ab. Der Sprecher des Weißen Hauses Fitzwater sagte in Washington, dadurch würde eine Lösung der Krise nur erschwert. Der Streit zwischen der Moskauer Führung und der Baltischen Republik sei eine komplizierte und brisante Angelegenheit. Nach einer Meldung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS hat das litauische Parlament den US-Kongress aufgefordert, die Regierung in Vilna anzuerkennen und zu unterstützen. Die sowjetischen Minister für Gesundheit und Zivilluftfahrt, Tschasow und General Volkov, sind aus der Regierung ausgeschieden. Wie das sowjetische Fernsehen gestern Abend meldete, sind beide auf eigenen Wunsch entlassen worden. Angaben über die näheren Rücktrittsgründe nicht gemacht. Spitzengremien von CDU und SPD in der DDR treten heute in Ost-Berlin zu getrennten Sitzungen zusammen, um über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zwischen ihren Parteien zu beraten. Gestern hatten beide Seiten in einem ersten Informationsgespräch viele Gemeinsamkeiten in inhaltlichen Fragen festgestellt. Deutliche Differenzen gab es bezüglich der Einbindung der Deutschen Sozialen Union, DSU, in eine große Koalition, die die SPD weiterhin ablehnt. Auf Vorstoß der Grünen hat sich der Bundestag gestern am späten Abend mit der Situation Homosexueller in der Bundesrepublik befasst. Die Grünen-Abgeordnete Österle Schwerin erkannte zwar an, dass das gesellschaftliche Tabu Homosexualität weitgehend gebrochen sei. Besorgniserregend sei aber die neu aufkommende Gewalt, vor allem von Neofaschisten gegen Homosexuelle. Auch Abgeordnete der anderen Fraktionen CDU, CSU, SPD und FDP sprachen sich in der Debatte über Anfragen und Entschließungsanträge der Grünen gegen eine Diskriminierung von Homosexuellen aus. Im Mittelpunkt der heutigen Parlamentssitzung steht die Verabschiedung des Nachtragshaushalts 1990. Übrigens hat die dreitägige Parlamentstagung noch andere wichtige Entscheidungen gefällt. Zunächst gab es ein neues Pressegesetz sowie Gesetze über das Petitionsrecht und über die Versammlungsfreiheit. Die Versorgungslage in der Sowjetunion ist so kritisch, dass die Unruhe in der Bevölkerung Gorbatschows Politik der Perestroika gefährdet. Viele Russen sagen sich, was nützt mir die Demokratisierung, wenn ich noch weniger kaufen kann als vorher? Da kommt auch der Versuch von Staatspräsident Gorbatschow, die Marktwirtschaft anstelle der Planwirtschaft einzuführen, recht spät. Immerhin erhofft er sich davon eine grundsätzliche Besserung der durch 70 Jahre Bolschewismus heruntergekommenen Sowjetwirtschaft. Wie schlimm die Versorgungslage etwa im Finnland benachbarten Sowjetkarelien ist, das konnten soeben finnische Journalisten feststellen. Ihre Berichte hat unser Skandinavien-Korrespondent Günter Graffenberger zusammengefasst. Skandinavische Agenturmeldungen über angebliche Hungersnot im sowjetischen Teil von Karelien waren es, die finnische Journalisten nach Petrozavodsk am Onegasee nordöstlich von Leningrad reisen ließen, um zu erkunden, was Wahres an jenen Meldungen ist. Hier Auszüge aus jenen Berichten nach Besuchen in Lebensmittelgeschäften in der genannten Stadt und aus ihrer Umgebung. Zitat: Fast alle Lebensmittel in Sowjetkarelien sind rationiert. Fleisch können die meisten Einwohner nur 3 bis 4 Mal im Jahre bekommen. Oft besteht es aus jenen Teilen, die wir bei uns in Finnland nicht für die menschliche Nahrung verwenden würden. Zumeist sah das Fleisch, was wir zu sehen bekamen, ranzig gelb aus, im Grunde nur nach Haut und Knochen. Auch Kartoffeln sind offenbar knapp, dafür aber waren Mohrrüben leichter zu haben. Butter gibt es nur 200 Gramm pro Monat. Die letzten Apfelsinen wurden vor Weihnachten verkauft, klagte eine Hausfrau in einem Laden. Als unlängst eine Ladung mit Schweinefleisch eintraf, ging sie ihr in nur einer Viertelstunde weg. Wer nicht aufgepasst hatte und zu spät kam, erhielt nichts. Und weiter heißt es in diesen Reportagen finnischer Zeitungen, Zitat: Milch ist zu haben, aber nicht an allen Tagen. Auch Kaninchenfleisch in Dosen. Sonst jedoch schien der Laden, den wir besuchten, leer zu sein. Nein, nicht ganz. In einer Ecke lagen einige Beutel mit importiertem Suppenpulver. Das war alles. Das örtliche Fernsehen berichtete am Abend, dass die Milch hier in Karelien nur zu 11% dem internationalen Standard entspricht. Die Eltern wurden gewarnt, ihren Kindern nicht zu viel Milch zu geben, weil dies zu Gehirnschäden führen könnte. Warum diese Gefahr besteht, wurde allerdings nicht gesagt. Doch die Antwort, die wir unter der Hand erhielten, war die, dass die Milch radioaktives Strontium enthält, von Tschernobyl her und anderswo. Kommen Lebensmittelsendungen wie Apfelsinen oder Fleisch, werden sie im Hinterzimmer des Ladens verwahrt, berichteten Ortsbewohner. Zuerst dürfen die Mitglieder der Partei und die der übrigen Nomenklatura einkaufen. Dann die Freunde des Chefs, dann die Freunde der Verkäuferinnen und erst danach kommen dann die Waren zum Verkaufstisch für die übrige Bevölkerung. Mit den Lieferungen klappt es so schlecht und die Waren verschwinden bereits unterwegs, dass jetzt das finnische Rote Kreuz an Ort und Stelle war, um eventuell finnische Lebensmittellieferungen zu organisieren. Marko Niskala als finnischer Generalsekretär verhandelte darüber mit dem sowjetischen Roten Kreuz. Die Angelegenheit kam sogar im finnischen Parlament zur Sprache. Einer aus der Ortsbevölkerung von Petrozavodsk meinte gegenüber den finnischen Journalisten, dass es 1917 vor der kommunistischen Machtübernahme in der Sowjetunion besser um die Lebensmittelversorgung bestellt war. Damals lebten hier 200.000 Menschen und ebenso viele Kühe, sagte er. Die Zahl der Menschen hat sich inzwischen auf 800.000 erhöht, die der Kühe ist die gleiche geblieben. Man hat die Menschen bei uns vergessen, sagte er. Nur einige wenige leben wie die Maden im Speck, fügte er hinzu, und niemand will verantwortlich für dieses Elend sein. Ende Zitat. Ende vorigen Jahres.